kurz nochmal zur Platypus Affiliated Society. Die Platypus Affiliated Society organisiert Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Forschung und Journalismus im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme und Aufgaben der alten 1920er und 30er, neuen 1960er und 70er und postpolitischen 1980er, 90er Linken und Möglichkeiten für emanzipatorische Politik heute. Wir veranstalten gerade an der WU und hier an der Hauptuniversität regelmäßig Veranstaltungen, und zwar dienstags 18:30 Uhr an der WU und donnerstag 18:30 Uhr hier an der Hauptuni den Lesekreis versus revolutionärer Marxismus und montags 13:30 Uhr und donnerstags 15:30 Uhr unsere Coffee Breaks für das informellere Diskussionen. Ja, das Erbe der Komintern. Kommunismus ohne Internationale. Zur Beantwortung der Frage, was der Kommunismus war oder ist, könnte man Badiou's Communist Hypothesis konsultieren, in dem der Kommunismus als Idee der Gleichheit auftrat. Badiou schrieb darin, ich zitiere: Als pure Idee der Gleichheit existiert die kommunistische Hypothese ohne Zweifel seit Anbeginn des Staates. Sobald die Masse sich gegen die Staatsgewalt erhebt, taucht die Hypothese fragmentarisch auf. Volksaufstände wie die Sklaven- und Bauernrevolten, geführt von Spartakus und Müntzer, können somit als praktische Beispiele dieser kommunistischen Invariante klassifiziert werden. Mit der Französischen Revolution eröffnet die kommunistische Hypothese das Zeitalter der politischen Moderne. Gegen diese kommunistische Hypothese hält Cotrone in der 2010 in der Platypus Review erschienenen marxistischen Hypothese entgegen, die gegen den Kommunismus als eine überhistorische Idee im Sinne Badiou's die historische Spezifität des industriellen Kapitalismus und der Entwicklung der Arbeiterbewegung als fundamentale Bedingungen der marxischen Analyse betont. Wenn der Kommunismus bei Badiou als Idee existieren kann, dann, weil die Bezeichnung den historischen Zusammenhang, in dem sie entstanden war, überlebt hat. Staaten, nationale Parteien, ja Personen können sich noch kommunistisch nennen. Die Abwesenheit der Organisationsform der Arbeiterbewegung, die Komintern als Weltpartei, wird dabei nicht bemerkt. Der Kommunismus wurde jedoch als Name der Partei ausgerufen, der Partei der Oktoberrevolution und der Internationalen Partei der Weltrevolution. Dabei lag hinter dem Wort Kommunismus ein politisches Urteil, und dieses politische Urteil war ein geschichtliches, eines über die Reife einer Situation, der Reife der globalen Arbeiterbewegung. Grund für das Ende der Komintern war jedoch nicht die Erfüllung ihres Ziels, sondern das Verschwinden des Bewusstseins über ihre politische Notwendigkeit, welches sich in ihrer Auflösung und der Etablierung einer kommunistischen Politik ohne kommunistische Internationale zeigte. Badiou übernahm bereits durch seine Orientierung am Maoismus eine Vorstellung des Kommunismus, die unabhängig vom Gedanken einer Weltpartei entwickelt wurde. Ist der Kommunismus jedoch ohne seine Partei, die Komintern, überhaupt zu denken? In ihrer Abwesenheit sagt jede Behauptung der heutigen Relevanz des Kommunismus zwangsweise, dass dem so sei. So zeigt sich Badiou's Behauptung, eine Bedeutung des Kommunismus als Idee, als das Übergehen der Geschichte der Komintern. Eine Geschichte, die uns heute nicht mehr als eine der offenen Möglichkeiten präsentiert, sondern angesichts ihres Misserfolgs, der als eine, die eine gegenwärtige Relevanz des Marxismus selbst in Frage stellt. Bevor die Frage gestellt werden kann, was der Kommunismus und die Komintern ist, muss daher womöglich erst die Frage gestellt werden, was war die Komintern überhaupt? Gründung der Weltpartei und die 21 Bedingungen. Die Komintern entstand in der Krise der Zweiten Internationale, die sich durch das Heranwachsen der deutschen Sozialdemokratie im späten 19. Jahrhundert in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ergab und einen weiteren Ausdruck im Ersten Weltkrieg fand. Innerhalb der SPD wurde der Sozialreformismus Bernsteins als die ausdrückliche Revision des Marxismus formuliert, in einer Situation, in der die Arbeiterbewegung innerhalb des Deutschen Reichs große Erfolge erzielte. So war die Verbesserung der ökonomischen Lage der Arbeiterklasse, die Sozialgesetzgebung Bismarcks Reaktion auf eine Sozialdemokratie, die in Deutschland zu einer Bewegung von Millionen geworden war und das Leben vieler Arbeiter von der Wiege bis zur Bahre bestimmte. Es war zunehmend fraglich, ob eine gewaltsame Revolution den Aufgaben einer Arbeiterbewegung entsprach, die sich im Begriff befand, soziale Forderungen durch Reformen im gegenwärtigen Staat zu erzwingen. Obwohl die Revisionisten in der SPD am Parteitag in Dresden 1903 niedergestimmt wurden, formulierten sie eine Einsicht, die immer häufiger Vertreter der Sozialdemokratie mehr oder weniger offen teilten. Die Revolution schien immer mehr zu einem überkommenen Wort zu werden, das im Angesicht der gegenwärtigen Erfolge der Sozialdemokratie verblasste, einem Wort, das nicht mehr viel mit den gegenwärtigen Aufgaben der Arbeiterbewegung zu tun haben schien. Der Historiker Sebastian Hafner bemerkte dazu: Auf Parteitagen und Kundgebungen fuhr die Partei fort, unter roten Fahnen wie eh und je die kommende Revolution zu proklamieren. Aber zwischen Worten und Gesinnungen klaffte jetzt eine immer breitere Lücke. Heimlich dachte das marxistische Zentrum der Partei dasselbe, was die Revisionisten offen sagten. Die Parteilinke, die immer noch an die Revolution glaubte, war eine Minderheit geworden. Wohl noch am 25.07. der Vorwärts vom flammenden Protest gegen das verbrecherische Treiben der Kriegshetzer sprach, und die Zweite Internationale noch 1912 auf dem Internationalen Sozialistenkongress, dem sogenannten Basler Kongress, sich gegen den nahenden Krieg ausgesprochen hatte, stellten sich diese Deklamationen als unwirksam heraus. Das Büro der Zweiten Internationale in Brüssel war bereits vor 1917 eine machtlose Instanz. Was die Politik der Zweiten Internationale bestimmte, waren die einzelnen sozialdemokratischen Parteien der in den Krieg verwickelten Staaten, die beschlossen, eigenmächtig ihre nationalen Regierungen zu unterstützen. So stimmte die SPD im August 1914 für die Kriegskredite Kaiser Wilhelms II. Die Parteien der Zweiten Internationale antworteten auf den Weltkrieg nicht mit ihrer Weltrevolution, sondern fast ausnahmslos mit der Unterstützung der Regime, die das millionenfache Sterben in den Schützengräben organisierten. Die Krise der Sozialdemokratie stellte die Frage, welche Bedeutung der Marxismus in dieser Situation annehmen sollte, welche geschichtliche Tendenz sich in ihr ausdrückte. Die Radikalen der Zweiten Internationale sprachen vom Opportunismus als einer Tendenz innerhalb der Arbeiterbewegung, die sich in seiner legalen Arbeit im bürgerlichen Staat bildete, durch eine Schicht innerhalb der Arbeiterklasse, die den Wohlstand der nationalstaatlichen Wirtschaft auf eine Weise nutzen konnte, die eine Unterstützung der Bourgeoisie erstrebenswert machte. Im Opportunismus war die Entwicklung der Produktivkräfte innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr dem marxistischen Verständnis nach als Vorbedingung einer in der klassenlosen Gesellschaft zu verwirklichenden Freiheit begriffen, sondern die Aneignung des Wohlstands in seiner im Kapitalismus gegenwärtigen Form bestimmend. Unter den Bedingungen der Vaterlandsverteidigung zeigte sich, dem Verständnis der revolutionären Sozialdemokraten folgend, dieser Opportunismus zum Sozialchauvinismus, einem offenen Bündnis der Opportunisten mit der Bourgeoisie, in der Einstellung des Klassenkampfs unter der Forderung der Vaterlandsverteidigung. Der Kampf um die Überwindung der bürgerlichen Produktionsweise zeigte sich nun offen innerhalb der Arbeiterbewegung als Spaltung in ein revolutionäres und konterrevolutionäres Lager, wie es 1915 Lenin bemerkte. Zitat: In der abgelaufenen Epoche vor dem Kriege galt der Opportunismus häufig zwar als eine Abweichung, als ein Extrem, aber doch als ein legitimer Bestandteil der Sozialdemokratischen Partei. Der Krieg zeigte, dass das in Zukunft unmöglich ist. Einheit mit den Opportunisten bedeutet jetzt in der Praxis Unterwerfung der Arbeiterklasse unter die eigene nationale Bourgeoisie, Bündnis mit dieser Bourgeoisie zur Unterdrückung fremder Nationen und zum Kampf für die Großmachtprivilegien, also Spaltung des revolutionären Proletariats aller Länder. Lenin verkündete im November nach dem Kriegsausbruch den Tod der Zweiten Internationale und die Notwendigkeit einer Dritten Internationale. Den Radikalen der Zweiten Internationalen gelang es nicht, diese unmittelbar in die Tat umzusetzen. Sie wurden für ihre Haltung zum Krieg von ihrer Partei ausgeschlossen oder auch Luxemburg inhaftiert oder wie Lenin mussten sie ins Exil. So konnte die Dritte Internationale erst 1919 Form annehmen, in Moskau, wo die Bolschewiken, die Radikalen der russischen Sozialdemokratie, die Arbeitermassen in der Oktoberrevolution zur Herrschaft gebracht hatten. Daher fand auch der erste Weltkongress Februar und März 1919 in Moskau statt. Wenn auch der Bruch mit der reformistischen Sozialdemokratie und dem Zentrum Kautskys unter dem Banner der Kommunistischen Internationale festgehalten wurde, der im Folgejahr abgehaltene zweite Weltkongress konkretisierte, wie die Komintern als Weltpartei arbeiten sollte. So wurden die Kompetenzen des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, das EKKI, weiter definiert. Zwischen den Weltkongressen, deren Beschlüsse für die Sektionen der Komintern bindend waren, sollte es die Geschicke der Weltpartei lenken. Wichtig waren aber auch die 21 Bedingungen, Bedingungen der Aufnahme von Organisationen in die Kommunistische Internationale. Diese Bedingungen wurden mit Vorschlägen von Lenin durch Sinowjew verfasst und wollten Antwort sein auf das Problem, das die Zweite Internationale 1914 aufriss. Die Abwesenheit einer disziplinierten Weltpartei, die über die Grenzen des Nationalstaats hinweg in diesem Zeitalter den Kampf der Arbeiterbewegung führen konnte. Die strenge Parteiorganisation der Komintern sollte eine Antwort auf das verheerende Scheitern der Zweiten Internationale, die Machtlosigkeit ihres Büros in Brüssel und den nationalen Alleingang ihrer Sektionen in der Burgfriedenspolitik sein. In den 21 Bedingungen heißt es, die unter den Bedingungen des schärfsten Bürgerkriegs tätige Kommunistische Internationale muss bei weitem zentralisierter aufgebaut werden, als das in der Zweiten Internationale der Fall war. Ein Beispiel für die Anwendung der 21 Bedingungen als Mittel der Komintern, kommunistische Parteien aufzubauen, stellt die Spaltung der USPD dar. Die USPD hatte sich während des Krieges 1917 von der SPD abgespalten. Ihre Mitglieder waren vor allem durch ihre gemeinsame Unzufriedenheit über die Burgfriedenspolitik der SPD geeint. Die Partei fasste aber in ihren Reihen unterschiedlichste Vorstellungen zusammen. Es bestand durchaus Interesse am Projekt der Dritten Internationale von einzelnen, der Parteilinken nahestehenden Parteiführern und so nahmen Delegierte der USPD am Zweiten Weltkongress teil. Das Ende der USPD wurde jedoch bald in ihrem Parteitag in Halle, Oktober 1920, eingeläutet. Nach einer vierstündigen Rede Sinowjews stimmte die USPD für den Beitritt zur Komintern und für die Aufnahme von Verhandlungen mit der KPD. Im Dezember fusionierte die USPD mit der bis dahin noch kleinen KPD. Die Parteirechte der USPD kehrte in großen Teilen zur Mehrheits-SPD zurück. Das Ziel der Komintern war erreicht. Aus der KPD wurde eine Massenpartei mit 350.000 Mitgliedern. Und der Bruch mit der alten Sozialdemokratie war in der Parteienlandschaft Deutschlands vollzogen. Der Forderung der Aufnahmebedingungen der Komintern wurde gefolgt. In jedem Land eine einzige alternativlose Sektion mit dem Namen Kommunistische Partei zu gründen. Die KPD wurde alleiniger Vertreter der Komintern in Deutschland. Und zwischen SPD und KPD war organisatorisch kein Platz mehr für ein Zentrum. In Frankreich und in Italien fand um die gleiche Zeit durch die Entstehung der PCF und PCI jeweils eine ähnliche Entwicklung statt. Die Entwicklung der KPD und die Einheitsfront. Die Revolution in Russland 1917 konkretisierte nochmals die Spaltung der Sozialdemokratie. Die aus der Februarrevolution hervorgegangene Doppelherrschaft mit der provisorischen Regierung einerseits und den Sowjets der Arbeiterdeputierten andererseits stellte die Frage, ob die Revolution einen bürgerlich-demokratischen oder proletarischen Inhalt habe. Lenin sprach in diesem Zusammenhang in den Aprilthesen von dem Übergang der ersten Etappe der Revolution, Februarrevolution, Ende der zaristischen Herrschaft und Übertragung der Macht an die Bourgeoisie, zur zweiten Etappe der Revolution, die die Macht in die Hände des Proletariats und der ärmsten Schichten der Bauernschaft legen muss. Während Lenin unter dem Banner des Bolschewismus die vollständige Übertragung der Macht an die Sowjets forderte, unterstützten die Menschewiken die Errichtung einer bürgerlichen Demokratie. Es galt für die Bolschewiken im Vorfeld der Oktoberrevolution erst, die Arbeiterklasse von ihrem revolutionären Programm zu überzeugen, entgegen der Menschewiken, unter deren großen Einfluss Teile der Arbeiterbewegung noch standen. Die Revolution 1918 in Deutschland schien den Verlauf der russischen Revolution in dieser Hinsicht nachzumachen. In der Novemberrevolution wurde die Macht im Kaiserreich einer provisorischen Regierung übertragen, mit dem Vorsitzenden der SPD, Friedrich Ebert, an der Spitze. Parallel dazu bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. Wie in Russland war die Spontanität nur eine scheinbare. Die Beteiligung der Sozialdemokratie an einer bürgerlichen Regierung war durch die staatstragende Rolle der SPD im Deutschen Kaiserreich, insbesondere in den Kriegsjahren, vorgezeichnet. Auch die Arbeiter- und Soldatenräte, deren politisches Selbstbewusstsein für die Kommunisten auf den Kampf um die proletarische Herrschaft verwies, waren ihrerseits auch Ausdruck des Erfolgs der Sozialdemokratie, ein Ergebnis der Schulung, welcher sich die Arbeiterklasse in der Sozialdemokratischen Partei selbst unterzog. Die Arbeiter- und Soldatenräte waren also gewissermaßen ein Ergebnis der jahrzehntelangen Bildung des Bewusstseins über die Aufgaben der Arbeiterbewegung. Ergebnis dessen, was Lenin 1914 als die nützliche Vorarbeit der Zweiten Internationale beschrieb. Die Versuche des Spartakusbunds, dem Vorläufer der KPD, in der Situation der Doppelherrschaft für die Diktatur des Proletariats zu kämpfen, endeten in der blutigen Niederschlagung ihres Aufstands im Januar 1919 durch von der SPD-Führung beauftragte Freikorps. Die Hoffnung der jungen kommunistischen Bewegung, dass sich die proletarische Revolution über Deutschland nach ganz Europa ausbreitete, erfüllte sich nicht. Das Scheitern der deutschen Revolution vor Gründung der Komintern wurde einer der Fragen, mit denen sie sich in weiterer Folge auseinandersetzen musste. Als Reaktion auf den reformistischen Kurs der Sozialdemokratie und den Erfolg der Kommunisten in Russland entwickelte sich eine Tendenz, jegliche Arbeit in Institutionen, die man mit der alten Ordnung verband, zu meiden. Diesen linken Doktrinarismus oder linken Radikalismus diagnostizierte gewissermaßen Lenin als die Kinderkrankheit der jungen kommunistischen Bewegungen und versuchte mit den Erfahrungen der russischen Revolution das Scheitern der Revolution in Europa zu betrachten. Diese Erfahrung der Bolschewiken aus der Zeit zwischen den beiden Etappen der russischen Revolution, sich an bürgerlichen Institutionen wie Parlament, Gewerkschaft etc. zur Agitation und Vorbereitung der proletarischen Revolution zu beteiligen, sollte für die kommunistische Bewegung weltweit gelten. Die Kritik der Kinderkrankheit wurde von einem Ausruf Lenins an die Sektion der Komintern begleitet, zeitweilige Übereinkünfte mit reformistischen Parteien und Organisationen einzugehen. Hierin zeigt sich schon die Grundlage für die spätere, für die Komintern formulierte Taktik der Einheitsfront. Es galt, eine vorübergehende Zusammenarbeit mit der als verräterisch geschmähten Sozialdemokratie einzugehen. Aus eben dem Grund, diesen Verrat an der Arbeiterklasse offenzulegen. Es galt offenzulegen, dass das sozialistische Programm der Reformisten nicht auf dem Boden der bürgerlichen Herrschaft zu verwirklichen war und somit die organisierte Arbeiterklasse auf die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats verwies. Deswegen war jede gemeinsame Arbeit mit der Bedingung verbunden, dass die Kommunisten weiterhin frei die Organisationen kritisieren durften, mit denen sie eine Abmachung eingingen. Diese Unterstützung unter Bedingungen und mit dem Zweck der Stärkung der eigenen Politik verlieh Lenin die berühmte Analogie: Stützen, wie der Strick den Gehängten stützt. Das Ausbleiben der Revolution in Europa war ein Anlass für eine Neuorientierung in der Komintern nach dem Zweiten Weltkongress. Die Erkenntnis, dass die europäische Arbeiterklasse noch in großen Teilen unter dem Einfluss der reformistischen Sozialdemokratie stand, zwang die Komintern nicht ohne internen Widerstand in der Partei, ihre Taktik der Offensive zu verwerfen. Heran an die Massen wurde die Losung des Dritten Weltkongresses. Auch die Erholung der Nachkriegswirtschaft stellte die Komintern vor neue Fragen. In seinem Bericht auf dem Dritten Weltkongress betonte Trotzki, dass die Situation weiterhin als eine revolutionäre begriffen werden musste, trotz der erfolgreichen Manöver der Bourgeoisie, die nationalen Ökonomien in den Nachkriegsjahren jedenfalls temporär zu stabilisieren und den Klassenkampf in ökonomischer wie auch politischer Hinsicht unter Kontrolle zu halten. Die Nachkriegsordnung blieb für die einzelnen Staaten jedoch höchst bedrohlich. Zwischen den außenpolitischen Verpflichtungen durch die Friedensverträge von Versailles und der aus den Kriegsjahren geerbten Staatsschulden und der innenpolitischen Bedrohung des Staats durch die organisierte Arbeiterklasse war es unausgemacht, ob eine nationalstaatliche Politik in der Nachkriegszeit Bestand haben konnte. Jede Maßnahme, den finanziellen Verpflichtungen des Staats gerecht zu werden, war notwendigerweise mit einer gesteigerten Ausbeutung der Lohnarbeiter verbunden, also einen Angriff auf ihre Stellung in der Gesellschaft. Sei das etwa durch eine direkte Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen oder durch den stillen Raub durch das Mittel der Entwertung des Geldes. So schuf die unsichere Lage, in der sich die nationalen Ökonomien befanden, trotz des Scheins einer Stabilisierung des Kapitalismus, für die Führer der Komintern die Erwartung einer neuen Krise und die Notwendigkeit einer eventuellen Verschärfung des Klassenkampfs. Es galt nun für Trotzki nicht, in einen Automatismus zu verfallen, in Wirtschaftskrisen per se die Möglichkeit der Revolution zu suchen. Im Sinne der Bildung von revolutionärem Klassenbewusstsein waren Zeiten der vorübergehenden ökonomischen Stabilisierung in politischer Hinsicht nicht leer, sondern verlangten im Gegenteil die Aufmerksamkeit der Komintern. Zitat Trotzki: Mit einem Worte, die Herstellung des kapitalistischen Gleichgewichts ist, abstrakt theoretisch gesprochen, möglich. Sie vollzieht sich aber nicht in einem sozial und politisch luftleeren Raume, sondern sie kann sich nur durch die Klassen vollziehen. Jeder Schritt zur Wiederherstellung des Gleichgewichts des ökonomischen Lebens Auch der kleinste Schritt bedeutet aber einen Stoß gegen das labile soziale Klassengleichgewicht, in dem sich die Herren heute noch halten. Das ist das Wichtigste. Diese Erörterung auf dem dritten Weltkongress und die Verbreitung der Erfahrungen der Bolschewiken in der Komintern waren die Grundlage für die noch im Dezember desselben Jahres 1921 durch das Exekutivkomitee der Komintern formulierte Einheitsfronttaktik. Taktische Übereinkünfte innerhalb der Arbeiterbewegung als auch Übereinkünfte mit der Sozialdemokratie wurden nun für die Komintern-Sektion zur verbindlichen Politik. An der Taktik der Einheitsfront wurde von nun an die weitere Komintern-Politik gemessen. Der deutsche Oktober und die sogenannte Bolschewisierung der Komintern. 1923 brach eine Krise in Deutschland aus. Hyperinflation, Streiks, Besetzung des Ruhrgebiets und Umsturzversuche von rechts und links. Innerhalb dieser Umstände stiegen die Aussichten der Komintern auf eine Revolution in Deutschland. Wie alle Komintern-Sektionen war die KPD zuvor bemüht, die Politik der Einheitsfront auf die spezifische Situation im Land anzuwenden. Die noch ideologisch wenig gefestigte KPD war, was die konkrete Umsetzung der Einheitsfront-Taktik anging, gespalten. Der rechte Parteiflügel unterstützte Übereinkünfte mit der SPD-Führung, während die Linken nur eine Einheitsfront von unten, also nur eine Zusammenarbeit mit den SPD-Arbeitern, aber nicht mit der Führung für vertretbar hielten. Die aus der Verfolgung der Einheitsfront-Taktik hervorgegangenen Arbeiterregierungen in den Ländern Thüringen und Sachsen, in welchen jüngst die KPD mit der SPD koalierte, sollten als Basis genutzt werden, den bewaffneten Umsturz anzufangen und sogenannte proletarische Hundertschaften zu bewaffnen. Im August schätzte die Kominternzentrale die Lage für einen Umsturz für reif ein. Die Chemnitzer Konferenz zur Planung des Aufstandes brachte jedoch nicht die Zustimmung der linken SPD, auf welche die KPD gehofft hatte. Der Aufstand musste abgebrochen werden. Jedoch gelang diese Nachricht aus ungeklärten Gründen nicht nach Hamburg, wo sich die Kommunisten in einen aussichtslosen Kampf mit Polizei und Reichswehr lieferte. Der Aufstand wurde niedergeschlagen und die KPD kurz darauf verboten. Für die Zukunft der Komintern sollte nicht nur die Katastrophe des deutschen Oktobers tiefgreifende Folgen haben, sondern auch die Art und Weise, wie in der Weltpartei mit diesem Rückschlag umgegangen wurde. Die Erkrankung und der Tod Lenins im Jänner des nächsten Jahres löste einen Machtkampf in der russischen Partei aus. In der Sowjetunion gelangen die Troika Stalin, Kamenjew und Sinowjew an die Macht und begannen einen scharfen Angriff auf die Person Trotzkis. Dieser wurde nun in der Sowjetpresse und auf Parteiveranstaltungen als Anti-Leninist bekämpft. In Deutschland formte der Streit um die richtige Nachfolge Lenins nach dessen Tod den Machtwechsel in der KPD. Die rechte Parteiführung brandlos wurde durch die im linken Parteiflügel verorteten Ruth Fischer und Arkadi Maslow für die Katastrophe ersetzt und die Führung Brandlers wurde für die Katastrophe des deutschen Oktobers verantwortlich gemacht. Die KPD-Linke sah sich in ihrer Skepsis gegen die Sozialdemokratie, besonders gegen den linken Flügel der SPD, durch das Ereignis bestätigt. Die Unterstützung der Kampagne Sinowjews gegen Trotzki war einer der Gründe, weshalb die Kominternführung bereit war, diesem Duo die Führung der KPD zu überlassen. Der Kurs dieser KPD-Linken, der Einheitsfront von unten, wurde auf dem 5. Weltkongress für die gesamte Komintern zur Politik. Bündnisse mit der Sozialdemokratie waren von nun an auf der Ebene der Parteiführung ausgeschlossen. Und die kommunistischen Parteien, welche sich ja weiterhin um ihre Stellung in der Arbeiterbewegung bemühen mussten, begaben sich zunehmend in Isolation. Auch wurde auf dem 5. Weltkongress im Namen der sogenannten Bolschewisierung eine ideologische und organisatorische Festigung der nationalen Sektion verfügt. Unter dieser vagen Vorstellung der Bolschewisierung wurde eine Umgestaltung der nationalen Parteien am Vorbild der russischen Partei verlangt. Die Inhalte der 21 Bedingungen, wie die des Zentralismus oder der regelmäßigen Säuberung des Bestandes ihrer Parteiorganisation, der kommunistischen Parteien, von kleinbürgerlichen Elementen. Maßnahmen, die ursprünglich mit der Absicht getroffen wurden, den Bruch mit der Zweiten Internationale zu vollziehen, wurden unter dem Vorzeichen des Fraktionsverbots gesehen, dem die russische Partei seit dem 10. Parteitag 1921 unterlag. Die außerordentliche Maßregel des Fraktionsverbots, das in der Parteikrise 1921 zwischen Arbeiteropposition und Kronstädter Matrosenaufstand getroffen wurde, um die Einheit der Partei zu wahren, wurde aus dem russischen Kontext gerissen. Für die Komintern sollte also aus der russischen Not eine internationale Tugend werden. Die politischen Fragestellungen der nationalen Sektion der Komintern waren somit nicht mehr der entscheidende Faktor, als diese, wie die russische Partei, zum Austragungsort der Machtübernahme Stalins wurden. Die Reaktion des 5. Weltkongresses auf den deutschen Oktober war ein erstes Zeichen, dass die Kominternpolitik begann, sich von den Aufgaben der Weltrevolution zu entfernen und immer mehr dem politischen Verständnis der stalinistischen Führung in Moskau zu folgen hatte. Während der Erfolg der russischen Revolution bisher von den Kommunisten vom Erfolg der Weltrevolution abhängig gemacht wurde, verkündete Stalin 1924 mit der Theorie des Sozialismus in einem Lande eine folgenreiche Umdeutung. Im in dieser Theorie ausgedrückten Verständnis des aus der Oktoberrevolution hervorgegangenen Arbeiterstaats war die Errichtung der Diktatur des Proletariats nicht mehr von der Weltrevolution abhängig. Der Rückzug der Revolution auf den Nationalstaat wurde zur Revolution erhoben. Diese neue Theorie war in den Augen der sowjetischen Opposition Ausdruck eines Phänomens, das sich in der Beschränkung der Revolution auf einen isolierten Arbeiterstaat bildete, der einer bürokratischen Kaste, die die Errungenschaften der verstaatlichten Produktion genoss und die Entwicklung der Produktivkräfte in den Grenzen des Arbeiterstaats gegen ihre Aneignung durch die Revolution verteidigte. Mit der Möglichkeit der Errichtung des Sozialismus in den Grenzen der Sowjetunion und dem Rückfall auf den nationalen Horizont war die Weltpartei bereits in Frage gestellt. Trotzdem existierte die Komintern weiter, nicht zuletzt auch als außenpolitisches Mittel. Darüber hinaus war es jedoch der Kommunismus selbst, über den in ideologischer Hinsicht die Deutungshoheit gegen die Opposition innerhalb des Kommunismus gewahrt werden musste, besonders gegen die Opposition um Trotzki, der am einflussreichsten das Verständnis der internationalen Bedeutung der proletarischen Revolution gegen die Theorie Stalins zu verteidigen suchte. Das in der Theorie vorgezeichnete Aufgeben der Komintern war nicht im Interesse der Sowjetführung. Auch hätte es an dieser Stelle noch zu drastisch der organisierten Arbeiterklasse den Rückfall auf jenen nationalen Rahmen der Politik offengelegt, den die Komintern einmal als Verrat an der Revolution sichtbar machen und überwinden sollte. Die Sowjetführung musste befürchten, dass die Opposition innerhalb der kommunistischen Bewegung daran erinnern konnte. Die Komintern blieb zwischen diesen Zwängen also vorerst bestehen, auch wenn auch die Einsicht in die Existenzberechtigung durch die neue Theorie des Sozialismus in einem Lande grundlegend in Frage gestellt wurde. In den Folgejahren wurde in der Komintern ein Zickzackkurs geführt. Nach der linken Reaktion auf den deutschen Oktober folgte eine Wende um 1925 nach rechts, welche sich besonders in der Kominternpolitik in China zeigte. Nur um 1928 wieder nach ultralinks zu schwenken. Die sogenannte Linkswendung der Komintern 1928 war Spiegelbild der abrupten Wende durch den ersten Fünfjahresplan. Weg von der Politik des Bündnisses Stalin-Bucharin, den Aufbau des Sozialismus im Schneckentempo, hin zur Industrialisierung der Sowjetunion im Eiltempo und der gewaltsamen Bekämpfung dessen, was man als kleinbürgerlich und dem sogenannten sozialistischen Aufbau entgegengesetzt empfand. Die in den Jahren danach, besonders im deutschen Zusammenhang, wiederentdeckte Sozialfaschismus-Theorie war ein Ausdruck dieser Linkswendung der Komintern. Die ohnehin schon isolierte KPD konnte nun durch diese Theorie ihre Weigerung, Übereinkünfte mit den als Sozialfaschisten betitelten sozialdemokratischen Hauptfeind einzugehen, weiter rechtfertigen. Der Sozialfaschismus wurde zur Form deklariert, die der Faschismus in Ländern mit sozialdemokratischen Parteien annimmt. In der unzureichenden Unterscheidung der sozialdemokratischen und faschistischen Aufrechterhaltung des Nationalstaats wurde der linke Flügel der SPD, mit dem man sich in direkter Konkurrenz sah, sogar als gefährlicher gesehen als der sich im Aufstieg befindende Nationalsozialismus. Die sogenannte Bolschewisierung hinterließ eine politisch wirkungslose KPD, die als Ganze den Direktiven Moskaus nichts entgegenzusetzen hatte oder wollte. Selbst die Kanzlerschaft Hitlers brachte die Kominternführung vom Eindruck nicht ab, dass sich nach dem Verständnis der dritten Phase der Linkswendung das Potenzial für den Klassenkampf weiter anwächst und dass die Diktatur Hitlers nur eine vorübergehende Erscheinung sein werde. Bald jedoch wurde die Arbeiterbewegung wie auch jede andere Form der Opposition in Deutschland mit Gewalt unterdrückt. Die Entstehung der Volksfront und die Ausrufung der Vierten Internationale. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland und innerhalb der Bedingungen der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre waren faschistische Bewegungen weiter auf dem Vormarsch. In Frankreich marschierte die rechtsextreme Croix de Feu auf das Parlament. Ein Versuch des Angriffs auf die bürgerliche Demokratie, welcher scheiterte, und sozialdemokratische und kommunistische Arbeiter auf die Straße brachte. In den Organen der Komintern wurde vorsichtig eine Abkehr von der Sozialfaschismus-Theorie initiiert. Maurice Thorez, Vorsitzender der französischen Kommunisten, wartete das Resultat dieser Diskussion nicht ab und schlug der sozialdemokratischen SFIO unter der noch weiter bestehenden Gefahr eines faschistischen Umsturzes eigenwillig ein Angebot einer Einheitsfront als Nicht-Angriffspakt, ein Einstellen der gegeneinander gerichteten Agitation vor, in Missachtung des Prinzips der Freiheit der Kritik. Diese Interpretation der Einheitsfront rein zur Verteidigung des bürgerlichen Staats gegen den Faschismus erweiterte sich in weiterer Folge zur Volksfront. 1935 wurde die kleinbürgerliche Partie Radikal, welcher jeder sozialistischen Forderung nach einer Vergesellschaftung der Produktion strikt abgeneigt war, das Wahlbündnis aus PCF und SFIU aufgenommen. Die Volksfront wurde 1935 auf dem 7. Weltkongress bestätigt und somit Taktik der Komintern. Sie wurde auch 1936 in Spanien zur Taktik der Kommunistischen Partei, wenige Monate vor dem bewaffneten Aufstand Francos, der den spanischen Bürgerkrieg auslöste. In Frankreich erringt das Bündnis der Volksfront einen Wahlsieg. Das Wahlbündnis Leon Blums gelangte mit der passiven Unterstützung der PCF an die Regierung. Die Frage des Klassenkampfs rückte in jener Verteidigung des bürgerlichen Staats gegen den Faschismus in den Hintergrund. Diese Unterstützung war nötig, um die Übereinkunft mit den bürgerlichen Parteien in der Volksfront zu finden. Auch war durch die Anwendung der Volksfront offengelegt, dass die Sowjetführung nicht mehr an einer durch die Komintern koordinierten Weltrevolution interessiert war. Die Sowjetunion trat 1934 dem früher durch die Komintern als bürgerlich-nationalen Gegenentwurf zur Weltrevolution bekämpften Völkerbund bei. Ein militärisches Bündnis der Sowjetunion mit Frankreich gegen die Gefahr eines Krieges gegen das nationalsozialistische Deutschland wurde geschlossen. Für die Außenpolitik des Sowjetstaats war unter dem Gesichtspunkt der Vaterlandsverteidigung eine Erhaltung des französischen Staats wichtiger als die französische Revolution. Die Kommunisten waren so durch die Volksfront-Taktik gezwungen, aktiv Maßnahmen gegen die organisierte Arbeiterklasse zu treffen, sie durch revolutionäre Aktionen den bürgerlichen Staat gefährdeten. Der Generalstreik im Mai und Juni 1936 in Frankreich zwang die Regierung Blum zusammen mit dem Gewerkschaftsbund CGP die Fabrikbesetzung gegen den Willen der Arbeiter zu beenden. Bei dieser Gelegenheit betonte Torres, dass eine Machtergreifung durch das Proletariat nicht zur Frage stand und äußerte die berüchtigte Bemerkung: Il faut savoir terminer une grève. Man muss auch wissen, wie ein Streik beendet wird. Weitere Konzessionen an das Kapital, wie die Rücknahme der 40-Stunden-Woche, mussten durch die Regierung Blum vorgenommen werden, und sie wich unter dem Druck, also die Regierung Blum wich unter dem Druck der sozialen Krise auf Verfügung des Senats der konservativen Regierung Daladiers, welche durch Truppen die Ordnung in den Fabriken wiederherstellte und die kommunistische Partei verbot. In Spanien wendeten sich am 3. Mai 1937 die stalinistischen Kommunisten in Barcelona gegen die Arbeiter, setzten den Befehl der katalanischen Regierung um, die Arbeiter zu entwaffnen, und stürmten gewaltsam das von Arbeitern der kommunistischen Opposition gehaltene Telekommunikationsgebäude. In Frankreich wie auch in Spanien konnten die kommunistischen Parteien den Niedergang der liberalen bürgerlichen Ordnung nicht verhindern. 1939 siegte Franco in ganz Spanien und Frankreich wurde von den Truppen Hitlers besetzt, während sich in Vichy die rechtsextremen Kräfte Frankreichs zu einer vom nationalsozialistischen Deutschland geduldeten Regierung zusammenschlossen, auch mit der Unterstützung von Abgeordneten, die Teil der Volksfront Leon Blums waren. Der Opportunismus der Volksfront-Taktik bestätigte für Trotzki, dass die Zeit gekommen war, die Opposition innerhalb der nun offen konterrevolutionären agierenden Komintern durch die Gründung einer neuen Internationale zu ersetzen. Er schrieb 1938 im Übergangsprogramm für diese neue vierte Internationale: Der endgültige Übergang der kommunistischen Internationale auf die Seite der bürgerlichen Ordnung, ihre zynisch-konterrevolutionäre Rolle in der ganzen Welt, insbesondere in Spanien, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten und in anderen sogenannten demokratischen Ländern, hat dem Weltproletariat zusätzlich außerordentliche Schwierigkeiten auferlegt. Unter dem Banner der Oktoberrevolution verurteilt die versöhnerische Volksfrontpolitik die Arbeiterklasse zur Ohnmacht und bahnt dem Faschismus den Weg. Die Auflösung der Weltpartei und das Erbe der Komintern. Im Mai 1943 schlug das EKKI-Präsidium die Auflösung der Komintern vor. Diese war vorgezeichnet durch den Rückgang des Bewusstseins über die Aufgaben der Dritten Internationale und das historische Bewusstsein und um das historische Bewusstsein der Arbeiterbewegung. Die Unterordnung der kommunistischen Parteien der einzelnen Länder unter den Willen des stalinistischen Staatsapparats war vollends in deren Funktionsweise übergegangen. Die Komintern als Mittel zur Kontrolle der nationalen Parteien war überflüssig geworden. Wie also das Entstehen der Komintern den Marxismus vor Fragen gestellt hat, so auch ihr Verschwinden, wenn die Frage nach der Kritik der Arbeiterbewegung zur Überwindung des Kapitalismus gestellt werden soll. So zeigte sich einerseits die Gründung der dritten kommunistischen Internationale 1919 als das Urteil der Radikalen der zweiten Internationale, dass die Sozialdemokratie, ehemals angemessene Ausdrucksform der Arbeiterbewegung, aufgehört hat, Ausdruck einer revolutionären Bewegung zu sein, in einer Situation, in der die Organisation der Arbeiterklasse für den politischen Kampf bloß in den Grenzen des bürgerlichen Nationalstaats reaktionär wurde. Andererseits zeigte sich die Gründung der Vierten Internationale 1938 als das Urteil der innerhalb der kommunistischen Bewegung entstandenen Opposition, dass durch Stalins Politik des Sozialismus in einem Lande ebenfalls die Dritte Internationale auf die nationalstaatliche Perspektive des Reformismus zurückfiel, jedoch dieses Mal um die Sicherung des Fortbestands des aus der Oktoberrevolution entstandenen Arbeiterstaats in seinen Grenzen gegen eine proletarische Weltrevolution zu verteidigen. Unerfüllt blieb die Vorstellung ihrer Gründer, dass die Komintern zur Überwindung der kapitalistischen Krise in der Weltrevolution führen sollte. Zitat Trotzkis aus dem Jahr 1919. Unsere Analyse enthält keine Spur von Messianismus. Das revolutionäre Erstgeburtsrecht des russischen Proletariats besteht nur zeitweilig. Liegt heute das Zentrum der Dritten Internationale in Moskau, so wird es sich, davon sind wir überzeugt, morgen nach Westen verlagern. Nach Berlin, nach Paris, nach London. Wie freudig auch das russische Proletariat, die Vertreter der Weltarbeiterklasse, innerhalb der Kremlmauern begrüßt hat. Mit noch größerer Freude wird es seine Delegierten zum zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale in einer der westeuropäischen Hauptstädte entsenden. Denn ein kommunistischer Weltkongress in Berlin oder Paris würde den völligen Sieg der proletarischen Revolution in Europa und das heißt auf der ganzen Welt bedeuten. Zitat Ende. Im Scheitern der Komintern und der Erhebung des Sowjetstaats zum Ziel der Revolution nahm das Jahr 1917 in Wirklichkeit einen messianischen Charakter für große Teile der Linken an. Die Bedeutsamkeit der russischen Revolution, von der das 20. Jahrhundert zeugen konnte, ist unleugbar. Der Kommunismus hat letztlich die Welt geformt, doch nicht zur Befreiung der Menschheit von ihrer Unfreiheit im Kapitalismus, sondern in der Herstellung der nächsten Form, die die kapitalistische Herrschaft in der Welt annahm, mit all ihren Schrecken. Auch ohne Internationale wirkte jedoch der Kommunismus weiter auf die Vorstellung einer Veränderung in der Welt, wohl bis heute. Wenn der Marxismus die Kritik einer lebenden Bewegung in der Geschichte dieses Proletariats war, so war die Komintern das Resultat einer Kritik der Arbeiterbewegung ihrer Zeit. Was würde es aber bedeuten, an den kritischen Gehalt dieser Internationale anknüpfen zu wollen? Ihr Moment in der Geschichte der Arbeiterbewegung ist vergangen. Der Kampf um den Sozialismus ist nicht mehr in der Form, wie sie der Komintern sich präsentierte, vorhanden. Weder der zum Zeitpunkt ihrer Entstehung, noch der zum Zeitpunkt ihrer Auflösung. Besteht dadurch noch die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit ihr? Ist vom Kommunismus mehr geblieben als ein Wort, mit dem man sich zum gegenwärtigen Übel verhält und die eine oder andere Politik der Unfreiheit gut oder schlecht heißt? Der Kommunismus hat ohne seine Internationale, wie Badiou demonstrierte, als Idee überlebt. Die Frage bleibt, wofür? Das wäre jetzt so der Zeitpunkt für eine Diskussion. Das unwürdige Fragen oder etwas, was nicht angesprochen wurde. Vielleicht. Was du für Gedanken hast. Ich meine, du arbeitest ja jetzt schon länger an einem Teach-In und in der Zeit hat sich ja recht viel getan, was man wieder auf irgendwie diese Geschichte zurückführen könnte. Zum Beispiel jetzt vor kurzem irgendwie Volksfront oder etwas im Namen einer Volksfront in Frankreich gegen Le Pen durch die neuen Parlamentswahlen, das aufgelöste Parlament. Oder eben jetzt die ANC, die so ein Rebranding macht und das irgendwie in die Tradition sozusagen oder die Geschichte der Kommentaren stellt, jetzt irgendwie eine nicht neue internationale sozusagen aufzubauen. Nicht auch sagen, irgendwie jetzt gibt es eben, was wir ja auch sagen würden, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, irgendwie nicht sozusagen ein Communist Turn, maybe, dass sich viele junge Leute dem Kommunismus zuwenden und sich natürlich jetzt die Geschichte irgendwie der Kommentaren anschauen, wahrscheinlich eher nicht durch die Linse dessen, was Stalinismus und Maoismus hervorgebracht hat. Was hast du so für Gedanken dazu jetzt in den letzten Monaten? Da hat sich ja einiges da getan. Ich finde, in einem Versuch der Kritik der Rückbeziehung auf, sei es jetzt die Einheitsfront oder die Volksfront, also eine Rückbeziehung auf die Geschichte der Kommentaren, macht sich eine Schwierigkeit breit, und zwar die Distanz des historischen Moments damals, zwischen dem historischen Moment damals und heute. Und ich finde ein Beispiel recht hilfreich, sich das zu vergegenwärtigen. Und zwar die SPD in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg bekämpfte die Bolschewiken und die Kommunisten unter der Behauptung der Verteidigung der Revolution und des Kampfs um den Sozialismus. Sie waren der Überzeugung, dass der Bolschewismus und die deutschen Kommunismus und der deutsche Kommunismus eine Gefahr für die soziale Revolution sind. Und ich denke, von so etwas kann man nicht heute sprechen. Und die Frage stellt sich, wenn man so die These aufstellen würde, es würde sich ein in dem, was auch immer heute passiert, um einen Verrat an der Arbeiterbewegung sich handelt, stellt sich doch die Frage, in welcher Form überhaupt noch. Also worin liegt der Verrat? Ist der Verrat ein gleicher wie zu Zeiten Friedrich Eberts beispielsweise? Also ich denke, beides ist verstellt. Einerseits die positive Rückbesinnung auf die Kommentaren, die man sagt, das sei heute wieder relevant, es sei wieder die Zeit dafür da. Aber auch die Kritik, sei es jetzt irgendwie an einer Vergegenwärtigung der Einheitsfrontpolitik oder Volksfrontpolitik oder was auch immer, lässt sich nicht auf die gleiche Art und Weise gestalten wie zur Zeit der Kommentare. Ja, ich finde es halt irgendwie lustig, oder irgendwie könnte man, also kurz machen wir irgendwie diesen Artikel von der Rosa Luxemburg-Stiftung. Ich weiß es auch gar nicht, aber es kommt halt kein Wort darin vor, irgendwie, also was die Geschichte des Stalinismus dahinter sind, obwohl irgendwie wahrscheinlich die Person, die es geschrieben hat, das auch ablehnen würde. Oder auch sagen würde, keine Ahnung, die Volksfront war zu ihrer Zeit irgendwie schon, naja, ein Problem eher, aber so nicht mal irgendwie das macht man, sondern es ist so, also es ist, ja, es taucht halt irgendwie nur noch auf als irgendein geistloser Schatten, als Begriff irgendwie, der sich irgendwie durchgezogen hat, beziehungsweise, naja, ich weiß halt nicht, wie sich die Parteien in Frankreich da wirklich drauf beziehen, ob das so, aber ja, halt weder irgendwie nicht die stalinistische Geschichte dahinter oder das oder überhaupt das, was davor war, nicht woraus das irgendwie entstanden sein könnte. Ich habe nur lose Gedanken dazu. Ja, ich werde mich jetzt auch wiederholen, aber ich glaube, der Unterschied ist die organisierte Arbeiterklasse. Ja. Und der Kampf um den Sozialismus als etwas, was tatsächlich die Weltpolitik bestimmt und damit Widersprüche eröffnet, aus denen sich eine Politik kritisieren lässt, aus denen sich überhaupt eine These des Verrats sich bilden lassen würde. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, die Volksfront-Taktik ist stalinistisch und kontrarevolutionär, könnte man natürlich machen. Ich finde es auch sehr legitim, dass man das macht, aber es ergibt sich kein politisches Urteil daraus. Also man könnte jetzt irgendwie eine Einheitsfront gegen die Volksfront ausrufen, aber mit welcher Arbeiterklasse denn bitte? Also im politischen Sinne der Arbeiterklasse. Nein. Historische Frage, weil ich denke mir das immer, wenn wir irgendwie diesen linken Radikalismus-Text besprechen, oder wenn der Lenin da irgendwie vorschlägt, so, ja, keine Ahnung, arbeitet es irgendwie mit diesen Parteien zusammen, dann müssen die, also mit den sozialdemokratischen Parteien zusammen, also eben unter der Freiheit der Kritik, dann muss es ja irgendwie einen Grund geben, warum dieses soziale, also muss sich Lenin gedacht haben, dass ich diese sozialdemokratischen Parteien dazu veranlasst sehen, jetzt ein Bündnis mit diesen kommunistischen Parteien zu schließen. Hast du da irgendwie Vorstellungen, wo man das bestanden haben könnte? Also mir fallen dazu zwei Sachen ein. Und zwar erstens, und das habe ich bereits schon erwähnt, so die Sozialdemokratie hat sich noch nicht vom Marxismus offen abgewandt. Oder sie hat nicht aufgehört, den Kampf um den Sozialismus als Ziel auszusprechen. Und das bietet die Basis für die Kritik der Kommunisten, da sie sagen können, euer Programm der sozialen Revolution lässt sich nicht auf dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft, auf dem Boden des bürgerlichen Staats erfüllen. Und das war quasi überhaupt eine Bedingung für den weiteren Schritt in der Politik, dass es eine Arbeiterklasse gab, die durch die Sozialdemokratie zu politischen Zielen, zur Formulierung politischer Ziele gebracht wurde und in der Enttäuschung über die Nichterfüllung dieser Ziele zu den Kommunisten gebracht wurde. Also quasi die Lehren der Oktoberrevolution. Man muss daran erinnern, dass nach der Februarrevolution die Bolschewiken nicht die Mehrheit in den Sowjets hatten. Das war erst eine Phase der Vorbereitung. Die Arbeiter sind nicht aus der Februarrevolution rausgegangen mit dem Gedanken, dass alle Macht den Sowjets der nächste zu vollziehende Schritt ist. Und vielleicht zur Frage der Einheitsfront, wie das aus der Perspektive der Sozialdemokratie ausgesehen haben müsste. Natürlich gab es Widerstand gegen die Einheitsfront-Taktik. Die sehen ja, was Lenin geschrieben hat. So, sie wissen, dass das nur aus dem Zweck gemacht wurde, um die eigene Politik der Kommunisten zu fördern. Also die Sozialdemokraten hatten natürlich ihre gesunde Skepsis an diesem Bündnis mit den Kommunisten. Aber was, glaube ich, nicht vergessen werden darf, ist die Dynamik dieser Zeit, dass Arbeiter spontan wollen, dass Sozialdemokraten und Kommunisten sich zu einem Bündnis zusammenschließen. Wie es als gravierendes Beispiel vor der Machtergreifung Hitlers der Fall war, dass sich spontan ohne Übereinkunft der Führung sozialdemokratische und kommunistische Arbeiter zu gemeinsamen Demonstrationen und so weiter zusammenschließen. Und dieser Druck der Arbeiterklasse wirkt sich natürlich auf die Führung aus. Also dass es innerhalb der Sozialdemokratie dann noch Stimmen gibt, die sagen, es ist eine Notwendigkeit, dass wir mit den Kommunisten ein temporäres Bündnis eingehen. Also im Vorwärts, also dem Parteiorgan der SPD, der beispielsweise 1933 gefordert, dass jetzt eine Einheitsfront mit der KPD einzugehen sei. Und das ist enorm, weil die SPD hat das kategorisch davor abgelehnt. Ich habe eine Verständnisfrage. Also vielleicht kannst du noch mal kurz erklären den Unterschied zwischen Einheits- und Volksfront. Also es kommt halt natürlich geschichtlich kam das vor, aber mir war es nicht so ganz klar, wo sich das dann unterscheidet, weil du gemeint hast, dass die Volksfront dann hauptsächlich zur Verteidigung des bürgerlichen Staates gegen den Faschismus eingerufen wurde und das auch in Bezug auf Sams Frage mit der, also was sich jetzt gerade in Frankreich, was sie wieder vollzieht, ja auch unter dieser Argumentation, soweit ich das halt verstanden habe, nicht, also für die Arbeiterklasse oder für den Klassenkampf oder irgendwas, sondern eben gegen den Faschismus. Und dann wäre das eben interessant, inwiefern sich das wiederholt, also dieser Aspekt und nicht der ursprüngliche quasi der Einheitsfront, nämlich dass man sich zusammenschließt, um eigentlich die Sozialdemokratie zu kritisieren und die Fehler von denen aufzudecken und zur Möglichkeit und so weiter. Also ich glaube, eine recht offensichtliche Sache in dem Ganzen ist, dass sich die Volksfront in Frankreich und den Einheitsfronten davor unterschied, dadurch, dass sie ein Bündnis mit einer kleinbürgerlichen Partei eingegangen ist. die nicht die soziale Revolution als Ziel hat. Und das war in Frankreich die Parti Radical Socialist. Und also das ist erstmal enorm, weil es diese Möglichkeit zur Kritik der Nichterfüllung der Ziele der sozialen Revolution, von der ich gerade gesprochen habe, verunmöglicht. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zeigt sich in der Frage der Kritik. Und zwar eine Einheitsfront unter der Vorstellung der Kommentaren und der Vorstellung Lenins und Trotzkis nur einzugehen, wenn die Freiheit der Kritik garantiert war. Also wenn garantiert war, dass weiterhin Kommunisten in ihren Zeitschriften gegen die Sozialdemokratie agitieren kann. In Frankreich, im Jahr 1934 schlägt Maurice Thorez vor, die Kritik einzustellen. Also die Kritik der Sozialdemokraten gegen die Kommunisten, die Kritik der Kommunisten gegen die Sozialdemokraten einzustellen, weil die Aufgabe der Aufrechterhaltung des bürgerlichen Staats gegen die Gefahr des Faschismus eine unmittelbar für ihn wichtigere Aufgabe war. Was mich dann zur weiteren Frage bringt, inwiefern ändert der Faschismus die Situation. Ich denke, es ist da wichtig zu verstehen, dass für Kritiker der Volksfrontpolitik wie Trotzki diese Abstraktion bürgerliche Demokratie gegen Faschismus eine Abstraktion ist, die sich nicht in der politischen Realität aufrechterhalten lässt. Das heißt, die bürgerliche Demokratie und der Faschismus sind beides Formen der, also sind beides im Kapitalismus Formen der Aufrechterhaltung des bürgerlichen Staats gegen die Möglichkeit einer proletarischen Revolution. Also ich denke, hier kann man auch einen Rückblick auf das 19. Jahrhundert vielleicht wagen, so zur Frage des Bonapartismus, dass die bürgerliche Politik sich in der Frage der Sozialrevolution, beziehungsweise in der Frage der Revolution von 1848, sich als inadäquat zeigt gegenüber den Bedingungen der Krise des Kapitalismus, dass die bürgerliche Revolution nicht ihre Versprechen einlösen kann in dieser Lage, dazu gezwungen ist, in einer Wiederherstellung der Ordnung innerhalb des Klassenkampfs und damit der sogenannten Diktatur der Bourgeoisie weiterzugehen. Und ich denke, wenn man das unter diesem Aspekt betrachtet, wird es deutlicher, was Trotzki mit seiner Kritik gemeint hat. Und zwar, dass es in Wirklichkeit keine Alternative gibt in dieser Situation zwischen bürgerlicher Demokratie und Faschismus. Dass die Aufrechterhaltung des bürgerlichen Staats in der Verschärfung des Klassenkampfs notwendigerweise zum Faschismus führt. Was natürlich vielleicht für heutige Sensibilitäten eine recht fragwürdige Theorie vielleicht ist, auch unter Linken, dass unter der Gefahr des Faschismus der Klassenkampf fortgesetzt wird und dass der Klassenkampf in Wirklichkeit der einzige Ausweg ist, dass in gewisser Art und Weise die Krise der bürgerlichen Revolution im Kapitalismus entweder eine Diktatur der Bourgeoisie und damit in einer verschärften Form im Faschismus seine Wahrheit findet oder in der Diktatur des Proletariats. So jedenfalls die Behauptung des Marxismus. Ob sie klärend ist, weiß ich nicht. Aus einer heutigen Perspektive. Im Sinne von, wir haben nicht den Gegenbeweis, wir haben nicht den Erfolg Trotzkis gesehen in seiner Kritik der Volksfrontpolitik. Auch nicht den Erfolg der Volksfront. Natürlich, wie gesagt, Spanien wurde faschistisch, Frankreich wurde faschistisch. Ich habe vielleicht keine konkrete Frage, aber deine Gedanken gerne dazu. Ich finde, also, dass ich dir das vorgetragen habe, macht für mich zumindest noch einmal so eine, ich meine, du hast es auch schon explizit gesagt, aber so eine krasse, große historische Distanz eigentlich zu allem halt auf. Und weil du halt gemeint hast, also da ging es zumindest auch noch darum, oder diese Zeit hat halt Weltgeschichte geschrieben. Sie hat einerseits Weltgeschichte geschrieben, aber andererseits halt auch bestimmt, wie sozusagen unsere Vorstellungen von Politik heute natürlich, in welchen Rahmen sie sich bewegen. Und irgendwie scheint mir der Titel jetzt plötzlich von diesem Teaching sehr passend, das Erbe der Kommentaren, im Sinne, weil du abgeschlossen hast mit der Idee des Kommunismus, lebt irgendwie weiter, aber sonst ist nichts übergeblieben. Ich bin mir gar nicht so sicher mit der Aussage, weil es fast schon so wirkt, es würde einfach nur die vererbten Ideen dieser Politik der Kommentaren oder Reaktionen darauf fortleben, statt halt der Idee des Kommunismus. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich sozusagen sagen will, aber genau, mir scheint, dass sich heute eigentlich alles tatsächlich auf diese konkreten politischen, strategischen Züge beruft oder versucht irgendwie rückzukoppeln, wie sagt man, mir fehlen die Worte, aber statt auf die Idee des Ziels, diese Strategien aber so konkret aus dieser historischen Situation hervorgekommen sind, dass ich plötzlich gar nicht sehe, warum man sich überhaupt damit beschäftigen sollte dann. Also, ja. Ich meine. Also vielleicht noch ein ganz kurzer Einwurf. Irgendwie muss ich an den GSP denken, der dann halt irgendwie sagt, ignore all of it, ich meine, wenn man jetzt behauptet, die also eine gewisse Form der Politik der Kommentaren hat heute Relevanz, also jedoch nicht aus der gleichen Vorstellung eines Ziels des Kommunismus, muss man sich fragen, ob das in dem Sinne etwas Neues ist, was unsere Zeit definiert, sondern oder ob das schon etwas war, was innerhalb der Kommentaren ein Problem war. Also man könnte natürlich behaupten, dass es heutzutage relativ unwahrscheinlich sei, dass man jetzt sind als Ziel seiner klassenlosen Gesellschaft beispielsweise spricht und das meint, wenn man Kommunismus sagt. und dadurch irgendwie an den Punkt kommt, dass der Kommunismus zu einem vagen Wort geworden ist, zu dem man irgendwie Veränderungen in der Politik in irgendeiner Form meint, aber jetzt nicht unter einer genauen Vorstellung eines Ziels. Ich denke, dieser Rückgang auf die Vorstellung irgendeiner Veränderung durch eine kommunistische Politik lässt sich schon innerhalb der Geschichte der Kommunisten finden. Die Frage Sozialismus in einem Lande macht das beispielsweise schon zum Problem, indem gesagt wird, dass was jetzt gegenwärtig in der Realität aufgebaut wird, ist was qualitativ anderes. Ja. Also du hast kurz diese revolutionäre Situation 1923 angesprochen in Deutschland. Kannst du da noch mehr dazu sagen? Ich habe vielleicht wenig Vorwissen dazu. Und inwiefern da quasi dann dieser Rückschluss war, du hast es eh angesprochen, das hängt quasi mit diesen Machtkämpfen zusammen, dass dann die Linken in der KPD das übernehmen. Aber hängt also die ganze Taktik der Kommentaren international, ist das quasi eine revolutionäre Situation damals nur in Deutschland oder ist es in mehreren Ländern der Fall, dass das einen Einfluss hat? Also das mit dem Einheitsfront von oben sozusagen oder Einheitsfront von unten, dass dieser Switch halt passiert in Deutschland spezifisch oder ja. Und ob du generell mehr historischen Kontext mitnehmen kannst, was da passiert ist. Ich meine, es gibt ein komplettes Teaching über den deutschen Oktober, das man sich anschauen kann. Und jetzt so, wenn ich jetzt so nicht ins Detail gehen kann, dann verweise ich gerne darauf. Was gibt es dazu zu sagen? Also, vielleicht ist es nochmal darauf hinzuweisen, dass oder vielleicht ist noch erstmal so die Frage zu stellen, was bedeutet links und rechts überhaupt? Und im Zusammenhang mit der kommentaren Politik die Begriffe links und rechts festgemacht, dadurch, wie man sich zur Einheitsfrontpolitik verhält. Also rechts im Sinne einer gewissen Unterschätzung des revolutionären Potenzials, das man hat, und einer Überschätzung dessen, was man aus einer Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie gewinnen kann. Also andersrum links einer gewissen Überschätzung des revolutionären Potenzials und einer Unterschätzung des Potenzials, was man aus einer Zusammenarbeit mit den Reformisten und Sozialdemokraten erlangen kann. Und die KPD 1923 war noch nicht gefestigt, was das anging. Also muss ich vorstellen, man war irgendwie der Zusammenschluss von irgendwelchen Gestalten, die sich als Kommunisten identifiziert haben aus den unterschiedlichsten Gründen. Viele davon aus einer vagen Ablehnung der Sozialdemokratie und den Gesichtspunkten, die Lenin in der Kinderkrankheit kritisiert. Und andererseits hat man einen riesigen Einfluss aus der USPD, die in die KPD aufgenommen wurde, also deren linker Parteiflügel, der in großen Teilen dazu geneigt war, die Arbeit in den bürgerlichen Institutionen gut zu heißen und die Übereinkunft mit der SPD eher zu suchen. Also das waren so zwei Tendenzen, die bereits in der KPD vorhanden waren und sich jetzt in diesem Ereignis des deutschen Oktobers so zum Vorschein kamen. Ich kann jetzt nicht, was die Ereignisse angeht, ins Detail gehen, aber wichtig für die Kommentaren ist jedenfalls, dass aus dieser Frage der Taktik großen Teilen einfach eine personelle Frage gemacht wurde. Der Vorstellung ist, die Diskussion hat sich dadurch erledigt, indem man Brandler los wird. Seine rechte Politik war dafür verantwortlich, dass man sich zu sehr auf die linke SPD verlassen hat und in Wirklichkeit selber die Initiative hätte ergreifen sollen. Was vielleicht stimmte, aber ist die Konsequenz daraus wirklich die hilfreichste, dass man den Parteivorsitz rausschmeißt und ersetzt? Unter den Bedingungen des Kampfs gegen Trotzki, weil Ruth Fischer und Arkadi Maslow waren jetzt nicht unbedingt so die Favorisierten in Moskau, wenn es um diesen Wandel ging. Also Moskau wollte vielleicht eher einen aus der sogenannten Mitte der KPD, aber Fischer und Maslow wollten mitmachen beim Angriff auf Trotzki, den Sinofjew in der Kommentaren führte. Das ist jetzt mal das, was ich irgendwie dazu zu sagen habe. Vielleicht auch eine Anekdote, die ich dabei lustig finde, ist, dass Brandler 23 in die Kommentaren herangetreten ist und sich gewünscht hat, dass Trotzki kommt, um die Revolution zu führen, weil er meint, wir haben selbst sozusagen kein Lenin. Also es war wirklich ein Problem, irgendwie in konkreter politischer Führung. Aber es wurde dann abgelehnt von der Kommentaren. Ich meine gleichzeitig zu Brandler nicht gleich Trotzki. Also die entstehende Opposition. Kann das nicht so. Ja. Ich meine, wie soll man sagen, Brandler stand Radek nahe. Radek war gerade im Auftrag der Kommentaren in Deutschland. Und Radek hat Trotzki unterstützt. Und das war schon irgendwie Grund genug, ihn unter Verdacht zu stellen. Ich meine, es gibt viele lustige Anekdoten, zum Beispiel der Linkskommunismus der KPD zeigte sich dadurch, dass sie in der ersten Reichstagssitzung Kindertrompeten ausgepackt haben und Trillerpfeifen, weil sie gesagt haben, wir machen in diesem Parlament keine Arbeit, agitieren nur. Oder manchmal hat man rote Handschuhe angezogen, um zu zeigen, dass man Kommunist war und kein Sozialdemokrat. Oder man verweigerte Sozialdemokraten symbolisch den Handschlag. Es gibt viele solche Dinge. Vielleicht um nochmal zurückzukommen auf das, was Sam gefragt hat. Würdest du sagen, dass es gegenwärtige Tendenzen in der Linken, also das, was so ein Communist Turn findet, oder auch einer quasi Anti-Leftism, also eine intuitive Abneigung gegenüber, vor allem natürlich der Millennial Left, oft identifiziert mit der neuen Linken, würdest du sagen, dass es da einen anderen, sagen wir so, Zusammenhang oder auch Erklärungen dafür gibt, dass jetzt bloß eine Form von Sektierertum, was sich ganz einfach dadurch auszeichnet, dass man dogmatisch an einem gewissen historischen Moment festhält und halt einfach quasi phrasenhaft diese Taktiken und Strategien, zum Beispiel der Einheitsfront oder dergleichen oder der Haltung Lenins oder Trotzkis zur Sozialdemokratie oder was auch immer, oder auch diese eher symbolischen Gesten, die du gerade auch anekdotisch geschildert hast in Bezug auf das Verhältnis der Kommunisten sozusagen, Sozialdemokratie und so weiter. Oder würdest du sagen, was ist da mehr, was man irgendwie sehen oder begreifen sollte? Also entweder jetzt bezogen auf das Zentrum, das Erbe der Kommentaren oder der Dritten Internationale oder auch völlig losgelöst. Also quasi, wo die, wie wir das in Platypus halt dann doch gerne machen, wo gerade genau der Hinweis auf die Dritte Internationale oder die Kommentaren und all das, was du toll geschildert hast, eher ein Hindernis sein könnte, um genau zu verstehen, was gerade passiert. Also quasi, dass dieser Hinweis jetzt auf ein kritisch-historisches Ereignis der Linken oder der marxistischen Linken eigentlich nur zum Schein heute zitiert wird, aber im Grunde handelt es sich um völlig andere und wahrscheinlich viel jämmerlichere und Mechanismen, die, würde ich jetzt auch mal andeutungsweise sagen, eher aus dem gar nicht so lang zurückliegenden Scheitern vorhergehender Generationen, die Länder zum Beispiel erklären lässt. Also nur, ja, ich weiß nicht, ob es irgendwie zusammengeht, aber das wäre nur der Versuch, nochmal die Frage auf Konsens ein bisschen zu reaktualisieren. Ich meine, so die Intuition mancher Linken sagt nicht, dass sie es irgendwie so pauschalisieren kann. Sozialdemokratie ist Verrat in irgendeinem Sinne. Und wir können begreifen, dass es sich um Verrat handelt, dadurch, dass wir uns den Kommunismus anschauen, als Kritik dieses Verrats. Und ich meine, ich habe in großen Teilen das schon beantwortet, und zwar, es gibt einen Unterschied der heutigen Sozialdemokratie zur Gründung der Kommentaren, und es gibt einen Unterschied zwischen einer Besinnung auf eine Politik im nationalen Rahmen heute und damals. So. Und ich denke, was wir in Platypus auch gerne machen wollen, ist zu fragen, warum ist die Geschichte für die Linke wichtig? Also warum ist die Rückbeziehung auf die Geschichte der Kommentaren in dem Fall oder des Kommunismus, wenn man es vage sagen will, wichtig für heute? Und auf den Widerspruch hinzuweisen, den man sich dadurch begibt. Warum ist sie wichtig, glaubst du? Also genau die Geschichte. Für wen? Für die Linke heute. Also was wäre das Erbe der Kommentare heute? Ja, um das Scheitern der Linken der heutigen Generation zu begreifen und zu überwinden. Also ich denke, in Amerika ist das sich wohl gerade durch eine Unzufriedenheit mit der Politik Bidens und in Großbritannien dann in der Unzufriedenheit mit der Labour Party von Keir Starmer. Und in diesem Zusammenhang treten gewisse Äußerungen einer Relevanz des Kommunismus auf. Aber ich denke, so im genauen Fall muss man eben Leute schon selber fragen, was sie damit sagen möchten. Das kann ich auch nicht für sie beantworten. Ja. Darf ich ganz kurz noch dazu fragen, weil ich wollte eben dann deswegen auch dich fragen, also warum glaubst du, hast du dich dafür interessiert oder was könnte auch die eigene Reflexion quasi oder das eigene Treiben zu diesem Thema darüber aussagen, in welchem historischen Moment wir uns heute befinden. Also wenn du schon nicht für sie sprechen kannst, was ja eh auch nachklar ist, kannst du vielleicht für dich sprechen. Ich meine, ich habe, als ich gerade erwachsen wurde, Corbyn und Sanders miterlebt. Und irgendwie meine Reaktion darauf war, als 19-, 20-Jähriger, ich kann mich nicht genau erinnern, irgendwie Trotzki auszupacken und sein Anti-Kautsky zu lesen. Und vielleicht ist das irgendwie, dieses Teaching, so ein Versuch zu fragen, was ich damit irgendwie machen wollte. Aber ich denke, ich war nicht allein damit. Ich hab nicht als Einziger gefragt, was es jetzt irgendwie mit diesem vagen Gefühl, dass die Sozialdemokratie damals produziert hat, auf sich hat. Das war so meine sehr persönliche Motivation. Zuerst etwas dazu sagen. Wir haben so vor ein paar Jahren so einen Panel veranstaltet, so brauchen wir eine linke Einheit. Wo es dann teilweise auch um diese Frage von Volksfront und Einheitsfront irgendwie ging. Und irgendwie kam mir dann diese Position vor, ja, dass man irgendwie die Freiheit der Kritik, wenn man mit wem zusammenarbeitet, einfordert, so irgendwie so komplett aus der Welt vor, weil so, warum nicht, oder? Ich arbeite mit dir an irgendwas zusammen, so, an irgendeiner Demonstration oder was weiß ich was, ja, und dann ist so, warum ist damit jetzt irgendwie vorbei, dass ich dich kritisieren darf, so? Also, irgendwie, aber irgendwie scheint es präsent zu sein, dass das wichtig ist, oder die Freiheit der Kritik, wenn man mit der zusammenarbeitet. Aber eigentlich sind es so, also so aus so quasi aus so einer kommunistischen Strategie oder Taktik wahrscheinlich, ist eigentlich so basic liberale Forderung geworden, wo man nicht wirklich was damit anfangen kann, oder? Also so was. Außer natürlich, dann sagen die Leute, natürlich darfst du kritisieren, aber die Kritik muss solidarisch sein, oder? So, das ist dann wieder eine andere Frage oder eine andere Stufe von Regression. Aber ist die Millennial Left eine einzige lange Volksfront? Ja, vielleicht. Wenn ich es kurz beantworten darf, es geht um Urteilskraft und es geht um das Urteil über die Möglichkeiten der Überwindung des Kapitalismus durch die organisierte Arbeiterbewegung. Es ist zu behaupten, dass eine heutige Relevanz des Ganzen übersieht, dass es eine solche Möglichkeit derzeit nicht gibt. Vielleicht. Machen wir Schluss.